ist Enjoy. Enjoy Residenz Spezial. Die Billie Eilish Aftershow mit Christian Mitzbach. How we doing? Ein einfaches Wie geht's und 12.000 Leute rasten aus. Billie Eilish hat heute Abend in Hannover gespielt, ihr einziges Konzert in Norddeutschland. Wart ihr bei dieser Show dabei? Dann schreibt mir doch mal über die Enjoy-App, wie es für euch war. Wir haben jetzt nämlich die Aftershow für euch am Start. Enjoy Residence Spezial. Eine Stunde Billie Eilish mit den besten Remixen ihrer Hits. Das Ganze in einem exklusiven DJ-Set. Los geht's mit Everything I Wanted im John Stone Afro House Remix. Thank you. Enjoy. Gönnt euch die Billie Eilish Aftershow. Enjoy, Billie. Enjoy the music. She dances on my tongue, tastes like she might be the one. I could never get enough, I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush, huh? Hard not to overeat. You're just so sweet. She's taking pictures in the mirror. Oh my god, her skin's so clear. Tell her, bring that offer here. You need a seat, I'll volunteer. Now she's smiling ear to ear. She's the headlights on the deer. I said it all before, but I'll say it again. I'm interested in more than just being your friend. I don't wanna break it, just want it to bend. Do you know how to bend? I could eat that girl for lunch. She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one. Enjoy. Billie Eilish Aftershow. Nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Seht Ted McRae live Anfang Juni in Hamburg. Eure Tickets auf enjoy.de. Oh, Unser Enjoy Resident Spezial mit Billie Eilish. Ich habe Remixe zu ihren besten Songs in einem exklusiven DJ-Set für euch zusammengemixt. Heute stand sie ja in Hannover auf der Bühne und mittendrin, da war Norina aus unserem Enjoy Music Team und die ist immer noch ziemlich geflasht. Hi Christian. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht bei Es war krass. Es war einfach richtig, richtig krass von vorne bis hinten. Angefangen bei der Bühne, da war wirklich 360 Grad Front of Stage. Die ist rumgerannt auf dieser Bühne. Das ist unglaublich. Also Wahnsinn. Und eins meiner Highlights war, glaube ich, auch so ein bisschen ja, dieses Cosplay, was dann da doch bei diesen Konzerten stattfindet. Ja. Das heißt, die ganzen Fans haben sich natürlich irgendwie an Billie Eilish's Look orientiert und da waren super viele Bandanas zu sehen, super viele Basketball-Jerseys und ganz, ganz, ganz süß. Manche Eltern haben tatsächlich auch mitgemacht und haben sich irgendwie ein Bandana auf den Kopf geschnallt oder irgendwie ein Jersey angehabt. Das war total schön und wohlig alles rundum. Ja, so soll das Ganze doch sein. Und wir sind natürlich weiterhin bei euch mit unserer Billie Eilish Aftershow hier bei den Enjoy Residents. Und wir machen jetzt weiter mit dem Song, mit dem alles angefangen hat 2015. Ocean Eyes, den hat sie auf Soundcloud hochgeladen und dann ist das Ding viral gegangen. Und ja, the rest is history. Ocean Eyes im Goldhouse Remix. Hier bei den Enjoy Residents Spezial Billie Eilish.

to be the one that told you so. You just crossed the line. Weg nach Hause vom Billie Eilish Konzert in Hannover. Enjoy Residence Spezial. Billie Eilish After Show. Enjoy Billie. Enjoy the music. Ihr Konzert in Hannover war innerhalb von 30 Minuten restlos ausverkauft. Völliger Wahnsinn. Wir sind mittendrin in unserem Enjoy Resident Spezial Billie Eilish. Ich habe ein exklusives DJ-Set für euch mit den besten Remixen ihrer größten Hits. Und Sascha hat gerade über den Messenger in unserer Enjoy-App gefragt. Sag mal, kann man das denn auch irgendwo nachhören? Ja, das geht. Und zwar genau da, wo du geschrieben hast. Checkt unsere Enjoy-App. Da könnt ihr das Enjoy Resident Spezial Billie Eilish auf jeden Fall jederzeit nachhören. Und viele von euch, die waren ja auch beim Konzert direkt dabei. Gigantisch. Gigantische Produktion. Gigantische Stimmung. Super weit. Tolle Songauswahl. Billie ist total entzückend. Also ich finde es krass, wie die so über die Bühne heizen kann. Das schon, die macht schon echt Stimmung. Das hätte ich nicht erwartet, weil die Lieder sind ja alle so ein bisschen ruhiger, die man so kennt. Man kann so gut mit ihr mitsingen. Man fühlt es einfach so hart. Und sie ist einfach meine absolute Lieblingskünstlerin. Was ich ganz besonders an ihr mag, ist, dass sie so sehr ruhige, traurige Lieder hat und dann aber wieder so richtig energievolle Lieder. Und dieser Mix war einfach perfekt. Das glaube ich. Und von wegen richtig energievoll. Jetzt kommt einer meiner absoluten Lieblingsremixe. Den habe ich tatsächlich schon seit mehreren Jahren in meinen Sets immer wieder drin. Und jedes Mal zieht er die Leute auf die Tanzfläche. Richtiger Knaller. Nicht offiziell released, hört er aber hier bei mir. Das ist Billie Eilish Bad Guy im Mysteria Remix. Thank you. Enjoy. Kommt gut nach Hause. Mit dem Enjoy Residence Spezial. Billie Eilish Aftershow. Enjoy Billie. Enjoy the music. could explain it better. I wish it wasn't true. Gönnt euch die Billie Eilish Aftershow. Enjoy Billie. Enjoy the music. Das ist der Baggy-Remix von Wildflower. Natürlich von Billie Eilish. Denn in dieser Stunde spielen wir ausschließlich Billie Eilish-Remixe. Das ist unser Enjoy Residence Spezial. 4 Konzerte spielt sie in Deutschland und nur 1 in Norddeutschland. Und das war heute Abend in Hannover. Und viele von euch haben uns ja schon Feedback gegeben und waren restlos begeistert. Und was viele gesagt haben ist, sie macht eben richtig Party, aber es ist natürlich auch sehr häufig sehr, sehr emotional. Und wir können mal ganz kurz reinhören, wie das dann klingt. When the party's over, live in Hannover. Aber so ganz ist die Party noch nicht vorbei. Einen kleinen Moment haben wir ja noch. Ist noch ein bisschen Platz für den ein oder anderen Remix. Und der hier kommt von Sergio und Rogi. Und die haben eben einen Remix gemacht zu When the Party's Over. Bleibt noch ein bisschen bei uns. 10 Minuten haben wir noch. Show. Nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Seht Tate McRae live Anfang Juni in Hamburg. Eure Tickets auf enjoy.de. Always you, and if I'm turning blue, please don't say. Enjoy Residence Spezial, eine Stunde mit Billie Eilish. Die besten Remixe zu ihren Hits in einem exklusiven DJ-Set könnt ihr übrigens jederzeit nachhören in unserer Enjoy-App. Und bevor wir dann gleich fast fertig sind, sage ich schon mal Tschüss. Und wenn ihr wollt, hören wir uns dann nächste Woche wieder bei Enjoy Club. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und ganz zum Schluss haben wir noch einen letzten Remix. Das wird L'Amour de ma vie. Enjoy Residence Spezial mit Christian Lisper. Enjoy Billy. Enjoy the music. Enjoy Residence in the Mix. Samstag wieder ab 20 Uhr und jederzeit als Stream in der Enjoy App. Enjoy the music.